Aus dem Führerhauptquartier gab das Oberkommando der Wehrmacht folgende Sondermeldung bekannt. Der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Frankreichs zu verteidigen, zunichte gemacht. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Die Freude unseres Volkes und die Dankbarkeit der ganzen Nation dem Führer und seinen Soldaten gegenüber kennt in dieser geschichtlichen Stunde keine Grenzen mehr. Der Tapferkeit der deutschen Truppen und dem Feldherrngenie Adolf Hitlers gelang es, binnen 10 Tagen in Angriffen von unwiderstehlicher Kraft Frankreichs Heere vernichtend zu schlagen. Am 21.06.1940, 15.30 Uhr, empfing der Führer und oberste Befehlshaber die französische Abordnung zur Entgegennahme der Waffenstillstandsbedingungen. Den Akt der Übergabe der Bedingungen nahm der Führer im Wald von Compiègne in dem gleichen Sitzungswagen vor, in dem Marschall Foch am 11.11.1918 unter entehrenden Umständen den deutschen Unterhändlern den Waffenstillstand diktierte. Die heutige Handlung im Wald von Compiègne hat begangenes Unrecht gegen die deutsche Waffenehre ausgelöscht.